Erster für den Chorleiter. Mit Musik. Ein Lied von David. Zweiter, wenn ich rufe, höre mich, Gott. Du bist mein Recht. In Not hast du mir geholfen. Sei gut zu mir und höre mein Gebet. Dritter, ihr Männer, warum macht ihr mich schlecht? Warum liebt ihr leere Dinge? Warum sucht ihr Lügen? Vierter, wisst doch, Jahwe ist gut zu mir. Jahwe hört, wenn ich ihn rufe. Fünfter, seid still und tut nichts Böses. Denkt auf eurem Bett nach. Und seid still. Sechster, bringt gute Opfer dar. Vertraut auf Jahwe. Siebter, viele Leute fragen, wer zeigt uns Gutes? Jahwe, zeige uns dein freundliches Gesicht. Achter, du gibst mir viel Freude ins Herz. Das ist mehr als viel Korn und Wein. Neunter, ich will in Frieden schlafen gehen. Denn du, Jahwe, lässt mich sicher wohnen.